Nee, da steht. Und jetzt hat gefragt, bist du Kreuzallergie? Das heißt also, da ich bei jeweils hier gucke, was gibt es denn in welcher Teil oder was? Wunderbar. Sehr schön. Das, ja, na, das ist doch schon genau das Ding. Das ist doch schon genau das Ding, wie es sein soll. Ja, wunderbar. Ach, ihr seid zum Strand gegangen. Okay. Ja, wie geht's? Gut. Candace Parker.